Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit meine Abenteuer, öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss bei den Indianern. Gelesen von Philipp Scheppmann. Oskar ist wütend. Der Fressdrachenjunge Oskar stapft wütend über den Strand. Was machst du denn für ein Gesicht? Fragt der kleine Drache Kokosnuss. Du, mein Vater will, dass ich ihm Büffelfleisch besorge. Wieso das denn? Fragt Mathilda das Stachelschwein. Er hat gehört, das soll besonders gut schmecken. Jetzt muss ich ihm das besorgen. Er meint, ich soll auch einmal etwas Sinnvolles tun. Toll, sagt Mathilda. Was ist daran denn sinnvoll? Kokosnuss überlegt. Hier auf der Dracheninsel gibt es doch gar keine Büffel. Die leben in der Prärie, sagt Oskar. Das ist in Amerika und Eugen soll mich hinbringen. Eugen schulde ihm noch einen Gefallen, sagt mein Vater. Mathilda rümpft die Nase. Eugen hat unsere Klasse einmal nach Afrika geflogen. Manometer ist mir vielleicht schlecht geworden. Und wie willst du einen Büffel fangen? Fragt Kokosnuss. Oskar zuckt mit den Schultern. Weiß ich noch nicht. Wir kommen mit und helfen dir, sagt Kokosnuss. Mathilda verdreht die Augen. Das war ja klar. Freunde müssen einander helfen, sagt der kleine Feuerdrache. Und außerdem wollte ich schon immer mal in die Prärie. Oskars Augen leuchten. Nun muss er nicht alleine auf die Büffeljagd. Eugen ist ein großer Gründrache. Er ist ein besonders guter Flieger und transportiert Drachen und andere Bewohner der Dracheninsel in alle Welt. Als die Freunde bei Eugen eintreffen, haben sie für die Reise nach Amerika alles dabei. Ein Lasso, Trinkflaschen, etwas zu essen und andere nützliche Dinge. Kokosnuss trägt seinen Pistolengürtel mit der Holzpistole vom letzten Kostümfest. Mathilda hat einen Cowboyhut auf und Oskar lugt unter einem Sombrero hervor. Eugen macht große Augen. Was habt ihr denn vor? Fragt der Gründrache. Wir müssen zur Büffeljagd in die Prärie, sagt Kokosnuss. So, so, Büffeljagd. Und ich soll euch wohl dorthin fliegen, hm? Genau, sagt Oskar. Mein Papa sagt, du schuldest ihm noch einen Gefallen. Und deshalb würdest du uns fliegen? Einen Gefallen? Was denn für einen Gefallen? Das weiß ich nicht genau. Aber mein Papa meinte, wenn du uns nicht fliegst, dann frisst er dich zum Frühstück. Eugen verzieht das Maul. Ach, so einen Gefallen, meint er. Verstehe. Also, dann springt mal auf. Büffeljagd. Eugen fliegt mit seinen Passagieren durch die Nacht. Und schon am Morgen darauf erreichen sie die Prärie Nordamerikas. Der Gründrache landet auf einer kleinen Erhebung, lässt die drei Freunde absteigen und legt sich unter einen knorrigen Baum. Diesmal ist mir gar nicht schlecht geworden, sagt Mathilda erleichtert. Wieso sollte dir schlecht werden? Fragt Eugen. Auf dem Flug nach Afrika hast du gewackelt wie eine Zitterpappe. Quatsch mit Soße, brummt Eugen. Wohl. Kann nicht sein. Wohl. Hey, Leute, sagt Kokosnuss. Guckt mal, da hinten. Sind das Büffel? Bis zum Horizont dehnt sich die riesige Prärie aus. Hier und dort erheben sich mächtige Felsen, die im Rot der Morgensonne leuchten. In einiger Entfernung erkennen die Freunde dunkle Punkte, die sich langsam über die Ebene bewegen. Richtig, das sind Büffel, sagt Eugen. Ihr könntet mir übrigens ein wenig Büffelfleisch mitbringen, sozusagen als Entschädigung. Aber nehmt euch vor den Sioux-Indianern in Acht. Hier gibt's Indianer? Fragt Kokosnuss. Aber hallo! Der Gründrache macht es sich bequem, schließt die Augen und murmelt: Ich warte hier so lange auf euch. Die Freunde blicken sich verstohlen um. Doch von Indianern ist keine Spur zu sehen. Sie packen ihre Sachen und brechen auf. Der Weg zu den Büffeln führt durch karges, steiniges Gelände und grünes Steppenland. Ich frage mich, wovon die Indianer leben, sagt Mathilda. Hier gibt's nichts außer Gras und Steine. Und Büffel, brummt Oskar. Ich fliege ein Stück voraus, sagt Kokosnuss. Vielleicht finde ich ein gutes Versteck. Ganz in der Nähe der kleinen Büffelherde entdeckt der Drachenjunge einen Felsen. Nachdem die Freunde hier ihr Lager aufgeschlagen haben, legen sie sich auf die Lauer und beobachten die grasenden Büffel. Die sind ja riesengroß, staunt Mathilda. Da gibt's auch kleine, sagt Oskar und zeigt auf ein Büffeljunges. Ist das niedlich? Wie ein kleiner Wuschel sieht er aus, sagt Mathilda. Den möchte ich aber nicht jagen, sagt Kokosnuss. Ich auch nicht, murmelt Oskar und seufzt. Mathilda zeigt auf einen großen Büffel, der abseits der anderen steht. Wie wäre es denn mit dem dort? Oskar schluckt. Der sieht ziemlich ungemütlich aus. Dein Vater würde den mit einem Haps verschlingen. Ich bin aber nicht mein Vater. Ich könnte mich von der anderen Seite anpirschen und ihn mit einem Feuerstrahl zu euch treiben, schlägt Kokosnuss vor. Und dann? Fragt Mathilda. Dann treibt ihr ihn in die Enge. Mathilda sieht sich um. In welche Enge? Ich könnte ihn mit dem Lasso einfangen, sagt Oskar. Gute Idee, rufen Kokosnuss und Mathilda. Der kleine Feuerdrache fliegt in einem weiten Bogen um den Büffel herum und schleicht sich im Schutz der Präriebüsche an. Der riesige Bulle zupft ahnungslos an einem Büschel Gras herum. In diesem Moment springt Kokosnuss aus seinem Versteck und speit einen mächtigen Feuerstrahl in die Luft. Der Büffel kriegt einen Riesenschreck. Doch statt fortzulaufen, rennt er wutschnaubend auf den kleinen Drachen zu. Hey, nein, schreit Kokosnuss. In die andere Richtung. Im Zickzack fliegt er vor dem wild gewordenen Büffel her und speit immerzu Feuer. Doch der große Bulle lässt sich nicht abschütteln. Achtung, er kommt, ruft Kokosnuss. Oskar steht auf dem Felsen und schwingt das Lasso. Mathilda schaut hinter dem Felsen hervor und murmelt: Auweia. Als Kokosnuss mit einem Feuerschweif vorbeizischt, ist ihm der Büffel dicht auf den Fersen. Oskar wirft die Lassoschlinge. Treffer! Die Schlinge legt sich um den mächtigen Hals des Büffels. Ich hab ihn! Ruft Oskar. Im selben Moment reißt der Büffel ihn fort. Als das Tier die Schlinge um seinen Hals bemerkt, bremst es abrupt ab und wirbelt herum, sodass der arme Oskar in hohem Bogen durch die Luft geschleudert wird. Lasso loslassen! Ruft Kokosnuss. Der kleine Fressdrache lässt los und landet mit seinen Rückenstacheln an einem Kaktus. Autsch! Blitzschnell ist Kokosnuss zur Stelle. Hast du dir wehgetan? Nö, aber ich stecke fest. Da hören sie hinter sich ein wütendes Scharren und Schnarren. Erschrocken dreht Kokosnuss sich um. Nur wenige Schritte entfernt steht der Büffel und starrt sie mit blitzenden Augen an. Jetzt senkt er den mächtigen Kopf, schüttelt das Lasso ab und droht mit seinen spitzen Hörnern. Kokosnuss, flüstert Oskar. Du hast nicht zufällig eine Idee? Ehe Kokosnuss antworten kann, ertönt ein bedrohliches Rasseln. Der Büffel erstarrt. Plötzlich rennt er, wie vom Blitz getroffen, auf und davon. Auch die beiden Drachenjungen haben sich erschreckt. War das eine Klapperschlange? Hinter einem Busch lugt Mathilda hervor und sagt: Wozu ein Rasselschwanz doch gut sein kann. Mathilda! Ruft Kokosnuss freudestrahlend. Guter Trick, sagt Oskar. Aber könntet ihr mich jetzt bitte von dem Kaktus ziehen? Mit vereinten Kräften befreien Kokosnuss und Mathilda den kleinen Fressdrachen aus seiner misslichen Lage. Danach trotten die drei Freunde zu ihrem Lager zurück. Sie schichten ein paar Zweige auf. Doch als Kokosnuss das trockene Holz mit einem Feuerstrahl entzünden will, kommen nur kleine Rauchwölkchen und winzige Funken aus seinem Maul. Auch das noch, sagt der kleine Drache. Ich habe bei der Büffeljagd mein ganzes Feuer aufgebraucht. Und das Feuergras für den Nachschub habe ich vergessen. Oh je, sagt Mathilda. Die Sonne geht bald unter und in der Prärie kann es nachts ganz schön kalt werden. Und wie kommen wir jetzt an Büffelfleisch heran? Fragt Oskar. Wir könnten die Indianer mal fragen, sagt Kokosnuss. Ich weiß nicht, entgegnet Mathilda. Ich habe gehört, dass die Sioux sehr gefährlich sind. Die sollen Marterpfähle haben und sowas. Plötzlich springt Oskar auf und rennt blitzschnell hinter den Felsen. Oskar? Ruft Kokosnuss. Der kleine Fressdrache kommt wieder hervor und murmelt: Ich dachte, da war jemand. Da erschrickt Kokosnuss. Von dem Felsen blickt ein Indianermädchen herab. Wilde Hummel und früher Vogel. In ihren Händen hält die kleine Indianerin einen Flitzebogen. Aus ihrem pechschwarzen Haar ragt eine Adlerfeder. Und über ihrer Schulter hängt eine tote Schlange. Kokosnuss fasst sich ein Herz und fragt: Hast du die Schlange erlegt? Ja, für Schlangensuppe. Mathilda rümpft die Nase. Schlangensuppe, igitti. Schlange über Feuer geröstet schmeckt gut, sagt das Indianermädchen. Oskar würgt und sagt: Ich esse kein Fleisch. Das Gesicht des Indianermädchens verfinstert sich. Und warum habt ihr dann den Büffel gejagt? Mein Papa möchte gerne Büffel essen. Die Fremdlinge wissen wohl nicht, dass die Büffeljagd verboten ist. Warum denn das? Fragt Kokosnuss verblüfft. Die Bleichgesichter haben zu viele Büffel getötet. Die Sioux warten nun, bis die Büffel wieder in großen Herden über die Prärie ziehen. Und so lange müsst ihr Schlangen essen? Fragt Mathilda. Ein Lächeln huscht über das Gesicht der kleinen Indianerin. In der Prärie gibt es viele Dinge, um den Hunger zu stillen. Behende springt sie vom Felsen und beginnt zu graben. Nach kurzer Zeit holt sie aus einem Erdloch eine Handvoll Bohnen. Die Wiesenmaus hat fleißig gesammelt, sagt sie und schüttet das Erdloch sorgsam wieder zu. Da liegen doch noch viel mehr Bohnen drin, protestiert Oskar. Kleiner Drache, hüte sich davor, alle Bohnen zu nehmen. Ein Teil ist für die Sue, der andere Teil bleibt für die Maus. Die Indianerin klemmt einen Holzstab zwischen ihre Füße und reibt das Ende eines zweiten Stabes so lange auf dem Holz, bis Rauch entsteht. Sie legt etwas trockenes Gras dazu und pustet. Im Nu knistert ein Lagerfeuer. Dann holt sie eine kleine Pfanne hervor und röstet darin die Bohnen. Wie das duftet, sagt Mathilda. Ihr dürft essen, sagt das Indianermädchen. Die vier lassen sich die gerösteten Bohnen schmecken. Du bist sehr geschickt, sagt Kokosnuss. Wilde Hummel ist eine Sioux, sagt das Mädchen ernst. Oskar blickt sich um. Hier gibt's wilde Hummeln? Wo? Das ist mein Name. Wilde Hummel ist Tochter von Früher Vogel und Runde Sonne. Plötzlich hält das Mädchen inne. Kokosnuss, Mathilda und Oskar fährt ein Schreck in die Glieder. Drei Indianer blicken finster von ihren Pferden auf sie herab. Mathilda flüstert kaum hörbar: Wo kommen die denn plötzlich her? Einer der Indianer erhebt seine Stimme. Wilde Hummel hat hier nichts zu suchen. Das Indianermädchen tritt vor und sagt: Wilde Hummel hat eine Schlange erlegt und Beeren gesammelt. Wilde Hummel ist ungehorsam. Früher Vogel ist betrübt. Das Mädchen blickt zu Boden und sagt: Ich möchte aber eine Jägerin werden. Dein Platz ist an der Seite von Runde Sonne. Du sollst dir helfen, das Zelt in Ordnung zu halten und unsere Speisen zu bereiten. Mathilda flüstert: Versteht ihr, was der sagt? Ich glaube, raunt Kokosnuss, Früher Vogel ist der Name von diesem Indianer. Und er ist ihr Vater. Da spricht der zweite Indianer. Die Fremdlinge haben einen Büffel gejagt. Sie haben gegen das Gesetz der Prärie verstoßen. Dünner Hering spricht wahre Worte, sagt Früher Vogel. Aber, ruft Wilde Hummel, sie wussten doch nicht, dass die Büffel nicht gejagt werden dürfen. Schweig, befiehlt Früher Vogel. Nun erhebt der dritte Indianer die Stimme. Vielleicht sollten wir erst mal überlegen und nicht vorschnell urteilen. Ruhige Kugel spricht wie weicher Käse, der in Sonne schmilzt, sagt der Indianer namens Dünner Hering. Früher Vogel hebt die Hand und spricht: So soll der weise Rat entscheiden, was mit den Fremdlingen geschieht. Wir brechen auf, um pünktlich im Lager zu sein. Empört ruft Kokosnuss: Wir lassen uns nicht einfach gefangen nehmen. Der kleine Feuerdrache holt tief Luft, um einen fürchterlichen Feuerstrahl zu speien. Doch aus seinem Maul dringt nur eine winzige Rauchwolke. Stimmt ja, ich habe keine Feuerkraft, denkt der kleine Drache verdrossen. Mit einem spöttischen Blick bemerkt Dünner Hering: Die Sioux fürchten Rauchwölkchen nicht. Kommen die Fremdlinge freiwillig mit uns? Fragt Früher Vogel. Oder müssen die Sioux sie knebeln und fesseln? Wir kommen noch so mit, sagt Mathilda mit zitternder Stimme. Wilde Hummel stößt einen Pfiff aus und ein Pony fegt mit wehender Mähne herbei. Das Indianermädchen schwingt sich auf den Ponyrücken und zieht Mathilda zu sich herauf, während Kokosnuss und Oskar auf den Pferden von Dünner Hering und Ruhige Kugel Platz finden. Im Lager der Sioux. Der Ritt führt flussabwärts durch eine Schlucht bis zu einem See. An dessen Ufern haben die Sioux ihr Lager aufgeschlagen. Von den Feuerstellen zwischen den Tipis steigen dünne Rauchsäulen in den Abendhimmel. Als Früher Vogel und die anderen mit den beiden Drachenjungen und dem Stachelschwein eintreffen, strömen die Indianer zusammen und betrachten neugierig die Fremden. Eine dicke Indianerin nimmt Wilde Hummel strahlend in die Arme und ruft: Wo du nur wieder warst, du Ausreißerin! Das ist bestimmt Runde Sonne, flüstert Mathilda. Wilde Hummel, befiehlt früher Vogel, führ die Fremdlinge ins Gästetipi. Dort warten sie auf das Wort des Weisen Rates. Der Rat wird pünktlich bei Sonnenuntergang zusammenkommen. Das Gästetipi steht am Rande einer großen Feuerstelle. Als sie es betreten, sieht Kokosnuss sich um. Auf dem Boden liegen weiche Decken, auf einer Kiste stehen Schalen mit Nüssen und Früchten und ein paar Trinkbecher. An einer Stange hängt ein Lederbeutel mit Wasser. In der Mitte des Tipis liegen verkohlte Holzreste. Durch den offenen Eingang erkennen die Freunde 8 Indianer, die sich zu der Feuerstelle begeben. Der Weise Rat, flüstert Wilde Hummel. Es sind die erfahrensten Krieger der Sioux. Mein Vater früher Vogel und meine Onkel ruhige Kugel und dünner Hering sind dabei, um zu berichten. Wer ist denn der mit dem vielen Federschmuck? Fragt Kokosnuss. Das ist der große Häuptling Letztes Wort. Er ist der Älteste und seine Weisheit ist unergründlich. Die anderen sind die Unterhäuptlinge Schwarzer Fuß, Rote Socke, Grüne Leuchte und Gelbes Ei. Wilde Hummel hält ihre Hand nach draußen und flüstert, der Wind steht gut, wir werden hören können. Gespannt lauschen die Freunde den Stimmen der Indianer. Als erster erhebt sich früher Vogel. Die Fremdlinge sind in unser Land gekommen, um Büffel zu jagen. Ein empörtes Raunen und Gemurmel geht durch die Runde. Ruhige Kugel erhebt sich und spricht, die Fremdlinge waren unwissend. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ruft dünner Hering. Der große Häuptling Letztes Wort hebt die Hand. Unmerklich nickt er dem Unterhäuptling Schwarzer Fuß zu. Dieser ergreift das Wort. Manitou ist groß. Wer gegen die Gesetze der Prärie verstößt, der muss bestraft werden. Hau! Unterhäuptling Rote Socke entgegnet, die Fremdlinge sind jung und unerfahren. Sie haben nun gelernt und werden die Gesetze achten. Hau! Darauf spricht Grüne Leuchte mit ernster Stimme, die Fremdlinge haben großen Frevel begangen. Der Büffel hat uns unzählige Sonnen und Monde lang ernährt. Erst wenn der letzte Büffel erlegt ist, werden sie merken, dass sie Gras nicht essen können. Unter den Häuptlingen breitet sich Gemurmel aus. Einige nicken heftig und andere schütteln die Köpfe. Letztes Wort hebt die Hand und fragt, was will Grüne Leuchte uns damit sagen? Die Büffeljagd ist verboten und die Fremdlinge müssen bestraft werden. Büffeljagd, nein, danke. Nun ist Unterhäuptling Gelbes Ei an der Reihe. Freiheit für alle, ruft Gelbes Ei. Wieder erhebt sich ein Geraune und Gemurmel. Auch für die Fremdlinge? Fragt Letztes Wort. Auch für diese. Jeder darf jagen, was und wo er will. Hau! Und die Büffel? Ruft Grüne Leuchte empört. Die Prärie ist ein ewiges Geben und Nehmen. Es wird sich alles fügen. Wie jetzt? Es wird sich alles fügen? Ruft Grüne Leuchte wütend. Da erhebt Letztes Wort die Stimme. Grüne Leuchte und Gelbes Ei sollen ihren alten Streit, den wir nicht mehr hören können, woanders austragen. Dann schließt er die Augen und brummt unverständliche Worte. Was macht er denn jetzt? Flüstert Mathilda mit zitternder Stimme. Letztes Wort grübelt, antwortet Wilde Hummel. Er wird gleich entscheiden, was mit euch geschieht. Und was kann das sein? Fragt Kokosnuss ängstlich. Freiheit oder Marterpfahl? Marterpfahl? Wiederholt Mathilda. Aber das geht doch nicht. Der große Häuptling schlägt die Augen auf und verkündet, Manitou ist unendlich in seiner Weisheit. Das Gras der Prärie hat kein Ende und keinen Anfang. Der Regen fällt, wie er fällt. Und der Hase springt, wie er springt. Die Fremdlinge werden am Marterpfahl dem großen Manitou geopfert. Hau, ich habe das letzte Wort gesprochen. Wie? Ruft Mathilda erschrocken. Kokosnuss ist fassungslos. Das können die doch nicht machen. Oskar brummt. So was? Und was hat das mit Regen und Hasen zu tun? Nicht alle Worte von letztes Wort sind verständlich, sagt Wilde Hummel. Kokosnuss sucht fieberhaft nach einem Ausweg. Da betreten ein paar kräftige Sioux-Krieger das Tipi. Die drei Freunde wehren sich so gut sie können, aber gegen die Sioux kommen sie nicht an. Sie werden zu dem großen Marterpfahl in die Mitte des Lagers geschleppt und dort festgebunden. Die Flucht. Der Marterpfahl ist mit geheimnisvollen Bildern bemalt. Auf seiner Spitze hockt ein gierig dreinblickender Geier. Was macht der denn da oben? Fragt Oskar. Das möchte ich lieber gar nicht wissen, murmelt Mathilda. Ihre Knie zittern fürchterlich. Wer weiß, was nun mit ihnen geschehen wird. Wieso heißt das eigentlich Marterpfahl? Fragt Oskar. Martha bedeutet Qual, glaube ich, sagt Kokosnuss. Also ist das so eine Art Qualpfahl. Mathilda schluckt. Hast du keine Idee, wie wir hier wieder herauskommen? Ich will doch nicht am Marterpfahl enden. Ich find's auch ungemütlich, brummt Oskar. Außerdem ist es eng hier zu dritt. In den Indianergeschichten, die ich kenne, hat immer jeder seinen eigenen Marterpfahl. Du hast vielleicht Sorgen, sagt Mathilda. Kokosnuss zerrt mit aller Kraft an den Fesseln, doch die sind bickebacke festgezurrt. Plötzlich ertönen die Trommeln der Sioux. Auweia, gleich geht's los, flüstert Mathilda verzweifelt. In diesem Moment huscht ein Schatten hinter einem Tipi hervor. Wilde Hummel, ruft Kokosnuss. Psst, zischt das Indianermädchen. Es löst die Fesseln und führt die Freunde lautlos zu drei Ponys, die abseits vom Lager im Schutz der Uferböschung bereitstehen. Die vier verteilen sich auf die Ponys und reiten flussaufwärts in die große Schlucht hinein. Mathilda atmet aus und seufzt. Puh, bin ich froh. Warum hast du uns gerettet? Fragt Kokosnuss. Der weise Rat ist ein Haufen alter Schlümpfe, antwortet das Indianermädchen wütend. Bringen Fremdlinge an den Marterpfahl, sowas. Marterpfähle sind Präriegras von gestern. Und dass Mädchen im Camp arbeiten müssen, ist ungerecht. Tipis aufbauen, Tipis abbauen, Felle gerben, Kleidung waschen, Essen kochen, Wasser schleppen. Das ist alles so anstrengend. Viel lieber würde ich sammeln und jagen. Und warum dürfen Indianermädchen nicht auf die Jagd gehen? Fragt Kokosnuss. Tradition, brummt Wilde Hummel mit finsterem Blick. Tradi was? Fragt Oskar. Tradition ist, erklärt Mathilda, zum Beispiel der Gemüsesuppentag auf der Dracheninsel. Den gibt's schon immer an jedem letzten Donnerstag im Monat. Und deshalb ist er eine Tradition. Gemüsesuppe, schwärmt Oskar. Das ist eine prima Tradition. Oder das Fressdrachen Ochsenfressen ist auch eine Tradition. Oskar verzieht das Maul. Blöde Tradition. Sie erreichen die Stelle, wo ein schmaler Fluss aus einer Nebenschlucht auf den Hauptfluss trifft. Wilde Hummel sieht sich um. Der Morgen graut. Wir reiten im kleinen Fluss, sagt das Indianermädchen und führt sein Pony in das flache Wasser der Nebenschlucht hinein. So hinterlassen wir keine Spuren, denkt Kokosnuss. Gute Idee. Im Schritttempo bewegen sich die Freunde durch die enge Schlucht. An einer Biegung verlassen sie das Wasser und reiten einen steilen Pfad bergan, bis auf eine Hochebene. Von hier reicht der Blick weit in die Prärie und auf der anderen Seite in die große Schlucht hinein. Wie Wilde Hummel es vorausgesehen hat, sagt Wilde Hummel. Mein Vater, früher Vogel, verfolgt uns durch die große Schlucht. Kokosnuss kneift die Augen zusammen. Tatsächlich, weit unten in der großen Schlucht sind drei Reiter zu erkennen. Dort sind noch mehr Leute, sagt Oskar und zeigt auf eine Stelle weiter flussaufwärts. Verfolgen die uns auch? Wilde Hummel reckt den Hals. Ihre Miene verfinstert sich. Bleichgesichter, sagt sie. Büffeljäger. Kokosnuss hat einen Plan. Kokosnuss blickt genauer hin. Die verstecken sich hinter den Felsen. Wütend reißt Wilde Hummel die Zügel herum. Bleichgesichter wollen meinem Vater Falle stellen. Wilde Hummel wird ihren Vater retten. Ganz allein? Fragt Mathilda. Wilde Hummel kennt keine Furcht. Die haben aber Schießgewehre, entgegnet Kokosnuss. In diesem Augenblick ertönt ein Schuss. Die Freunde sehen, wie die Büffeljäger die nichtsahnenden Indianer überrumpeln. Früher Vogel, dünner Hering und ruhige Kugel sind tapfere Krieger. Doch gegen Gewehre können sie nichts ausrichten. Was haben die weißen Männer vor? Fragt Mathilda. Sie wollen meinen Vater und meinen Onkel als Sklaven verkaufen, sagt Wilde Hummel zornig. Sklaven? Wiederholt Kokosnuss. Ist das nicht verboten? Mit blitzenden Augen spottet das Indianermädchen. Der weiße Mann hält sich an kein Gesetz. Sein Wort gilt weniger als der Atemhauch der Bohnenmaus. Kokosnuss betrachtet die Stelle zwischen den Felsen, an der die Büffeljäger ihr Lager einrichten. Die Indianer sind an einen Baum gefesselt. Der kleine Drache überlegt. Er durchsucht seine Tasche. Aha, dachte ich's mir doch, murmelt er. Was meinst du? Fragt Mathilda. Kokosnuss grinst. Ich habe die Luftballons und die Rolle Bindfaden vom Fasching dabei. Was willst du denn damit? Der kleine Drache erklärt den anderen, was er vorhat. Das Indianermädchen blickt Kokosnuss an und sagt, Wilde Hummel ist beeindruckt von dem Plan des kleinen Drachen. Um von den Büffeljägern nicht gesehen zu werden, reiten die Freunde ein Stück weit flussaufwärts in die große Schlucht hinab, lassen ihre Pferde in sicherer Entfernung zurück und schleichen sich an. Mathilda stellt die drei Trinkflaschen auf einen der Felsen und versteckt sich. In den Pfoten hält sie Bindfäden, deren Enden an den Flaschen befestigt sind. Kokosnuss und Oskar verstecken sich hinter den Felsen auf der gegenüberliegenden Seite. Wilde Hummel kriecht lautlos in das Gebüsch dazwischen. Von ihren Verstecken aus ist das Lager der Büffeljäger nur wenige Schritte entfernt. Gleich daneben sehen sie die drei Indianer, die an den Baumstamm gebunden sind. Das Herz von Wilde Hummel pocht laut, als sie ihren Vater in Fesseln sieht. Doch ihre Hand hält Pfeil und Bogen ganz fest und ruhig. Während Oskar leise die Luftballons aufbläst, betrachtet Kokosnuss die Büffeljäger. Auf ihren Köpfen tragen sie breitkrempige Hüte und in ihren Gesichtern wuchern struppige Bärte. Sie sitzen an einem kleinen Feuer und braten Bohnen und Speck. Die Gewehre lehnen gleich daneben an einem Fels. Zu dumm, denkt der kleine Drache, dass wir die drei Indianer nicht heimlich befreien können. Der Baum steht zu nah bei den Büffeljägern. Anschleichen unmöglich. Kokosnuss atmet tief durch. Sein Plan ist gefährlich, aber mit ein bisschen Glück könnte es klappen. Er bindet sich ein Tuch vors Gesicht und setzt Oskars Sombrero auf. Dann springt er auf den Fels. Luftballons und Holzpistole. Die Büffeljäger löffeln ihre Bohnen mit Speck aus blechernen Tellern. Den kleinen Drachen, der sie vom Felsen aus beobachtet, haben sie noch nicht bemerkt. Früher Vogel aber blickt verblüfft zu Kokosnuss hinauf. Dieser gibt Oskar ein Zeichen und der Fressdrachenjunge schlägt seine spitzen Krallen in einen Luftballon, der mit einem lauten Knall zerplatzt. Erschrocken springen die Büffeljäger auf. Jetzt sehen sie die Gestalt auf dem Felsen stehen. Sie schaut unter einem Sombrero hervor. Das Gesicht ist verhüllt und in der Hand lässt sie eine Pistole kreisen. Guten Abend, Hombres, ruft Kokosnuss. Was willst du? Brummt der dickere der beiden Büffeljäger und seine Hand bewegt sich zu der Pistole, die er am Gürtel trägt. Hände weg von der Pistole, ruft Kokosnuss. Sonst hat euer letztes Stündlein geschlagen. Lacht der Büffeljäger. Du halbe Portion, willst du uns Angst einjagen? Du weißt wohl nicht, mit wem du es zu tun hast, du Knallerbse. Nein, aber du wirst es mir gleich sagen, du Kartoffelpuffer. Mit einem grimmigen Blick sagt der Büffeljäger: Ich bin Bert Brewster Bronson, genannt Buffalo Bandido Big Bang. Und dies ist mein Partner Bärentöter Bernd, genannt die Katze von Wyoming. Wir sind Trapper der Prärie und mit uns ist nicht zu spaßen, Fremder. Wahrscheinlich habt ihr noch nicht gemerkt, mit wem ihr es zu tun habt, ruft Kokosnuss und hält seine Pistole in die Luft. Ich bin Slim Wayne Cartwright, besser bekannt unter dem Namen Bronco Red River Boon, genannt die Klapperschlange von Kentucky. Und niemand zieht schneller als ich, nicht mal ich selbst. Ein Knall ertönt und die Trapper zucken zusammen. Die sieht gar nicht aus wie eine echte Pistole, meldet sich Bärentöter Bernd. Kokosnuss pustet etwas Rauch über den Lauf seiner Holzpistole. Doch die Trapper werfen einander einen misstrauischen Blick zu. Der kleine Drache lässt sich nicht beirren. Nun packt eure 7 Sachen und verschwindet. An diesem Ort ist kein Platz für uns 3. Mit diesen Worten zielt er auf die Trinkflaschen. Im selben Moment knallen 3 Luftballons und Mathilda zieht an den Bindfäden. Die 3 Flaschen fallen scheppernd zu Boden. Die Trapper sind beeindruckt. Doch dann sagt Bärentöter Bernd: Diese Flaschen werde ich mir mal genauer ansehen. Er geht ein paar Schritte auf den Felsen zu, hinter dem Mathilda sich versteckt hält. Da hört Kokosnuss Oskar flüstern: Die Luftballons sind aufgebraucht. Schnell ruft der kleine Feuerdrache: Keinen Schritt weiter oder ich rufe meine 50 Klapperschlangen. Ha, grinst Bärentöter Bernd. Da lachen ja die Präriehühner. Doch plötzlich rasselt es bedrohlich hinter den Felsen. Bärentöter Bernd bleibt wie angewurzelt stehen. Langsam weicht er zurück. Und jetzt schnallt eure Pistolengürtel ab, befiehlt Kokosnuss. Langsam lösen die Büffeljäger ihre Gürtel und lassen sie zu Boden gleiten. In diesem Moment dreht sich Bert Brewster Bronson blitzschnell um und will sein Gewehr ergreifen. Da zischt ein Pfeil durch die Luft und bohrt sich in Berts Hintern. Autschi! Schreit der Trapper und hält seinen schmerzenden Po. Bärentöter Bernd reißt die Arme hoch und ruft: Ich ergebe mich! Mit einem Pfeil im Anschlag tritt Wilde Hummel aus ihrem Versteck. Auch Mathilda und Oskar kommen hervor. Kokosnuss fliegt zu den Indianern und löst die Fesseln. Die Büffeljäger trauen ihren Augen nicht. Sie wurden von 2 kleinen Drachen, einem Stachelschwein und einem Indianermädchen besiegt. Bärentöter Bernd wird von dünner Hering und ruhige Kugel gepackt, während früher Vogel den Pfeil aus Bert Brewster Bronsons Hintern zieht. Brüllt der Trapper. Bleichgesicht jammert wie altes Waschweib über kleinen Kinderpfeil, sagt früher Vogel streng und schmiert etwas Sue-Spezialkräuterpasta auf die Wunde. Pfeil hat dicken Trapper-Po nur zur Hälfte durchdrungen. Mit Salbe schließt sich Wunde schnell und Po ist zur rechten Zeit bereit für Marterpfahl. Hau! Marterpfahl, wiederholt Bert Brewster Bronson. Aber, stottert Bärentöter Bernd. Was denkt ihr denn, sagt dünner Hering, dass wir euch laufen lassen? Genau das werden wir tun, meldet sich Wilde Hummel mit fester Stimme. Gute Idee, sagt Kokosnuss. Marterpfahl, nein, danke, sagt Mathilda. Bin dabei, sagt Oskar. Früher Vogel aber spricht mit strenger Miene: Bleichgesichter gehören an den Marterpfahl. Das ist klar wie Präriehuhnsuppe. Wilde Hummel, sagt das Indianermädchen, und ihre Freunde haben die Bleichgesichter besiegt. Nach dem Gesetz der Prärie gehören die Gefangenen uns. Früher Vogel spitzt die Lippen und wirft seiner Tochter einen grimmigen Blick zu. Wir sollten noch mal darüber nachdenken, sagt ruhige Kugel. Mumpf, murmelt früher Vogel. Stimmt, so lass die Bleichgesichter laufen. Möge Manitou uns beistehen. Yippie! Ruft Bärentöter Bernd und tanzt vor Freude im Kreis. Aber ohne Waffen und ohne Stiefel, sagt Wilde Hummel. Und ihr müsst versprechen, nie wieder Büffel zu jagen. Trapper Ehrenwort, sagen Bert Brewster Bronson und Bärentöter Bernd, ziehen ihre Stiefel aus, besteigen ihre Pferde und reiten davon, so schnell sie können. Dünner Hering blickt ihnen wütend nach und brummt: Unverschämtheit! Dünner Hering wird sich beim Weisen Rat beschweren. Früher Vogel aber spricht: Wilde Hummel ist eine tapfere Sioux und ihr Pfeil trifft sein Ziel. Obwohl Wilde Hummel die Bleichgesichter freigelassen hat, ist Früher Vogel stolz. Dann darf ich nun eine Jägerin werden? Fragt das Indianermädchen. Frag, runde Sonne, antwortet Früher Vogel, springt auf sein Pferd und befiehlt: Nehmt Stiefel und Waffen mit. Wir reiten zurück, um pünktlich im Tipi-Camp zu sein. Und was ist mit uns? Fragt Kokosnuss. Ihr seid tapfere Krieger und dürft ziehen, wohin ihr wollt. Hau! Dünner Hering legt seine Hände auf die Brust und sagt: Dünner Hering hat sich in den Fremdlingen getäuscht. Ihr seid in Ordnung. Meldet sich Oskar. Ich habe ein wenig Hunger. Habt ihr zufällig etwas zu beißen dabei? Ruhige Kugel grinst und sagt: Im Lager gibt es genug für uns alle. Und wir müssen nicht mehr an den Marterpfahl? Fragt Mathilda. Großes Indianer-Ehrenwort, antworten die drei Sioux. So schließen sich Kokosnuss, Mathilda und Oskar den Indianern an. Während des Rückwegs zum Lager der Sioux bemerkt Kokosnuss das wütende Gesicht von Wilde Hummel. Ist Runde Sonne deine Mutter? Fragt der kleine Drache. Ja, und wenn sie Nein sagt, dann darf ich keine Jägerin sein. Und wenn sie Ja sagt? Fragt Mathilda. Sagt mein Vater auch Ja. Büffelgulasch. Am Abend erreichen die Freunde das Lager der Sioux. Früher Vogel, Dünner Hering und Ruhige Kugel schildern dem Weisen Rat, wie sie von Wilde Hummel und den Fremdlingen gerettet wurden. Der große Häuptling, letztes Wort, hört schweigend zu. Dann spricht er: Die Fremdlinge haben gehandelt wie Sioux. Ein Jammer, dass sie Fremdlinge sind. Wenn es ihr Wunsch ist, dürfen sie ihrer Wege gehen oder bei uns bleiben, je nachdem. Groß ist Manitus Weisheit und klein ist der Präriehase. Hau, ich habe gesprochen. Mathilda flüstert Wilde Hummel zu: Das mit dem Präriehasen habe ich nicht verstanden. Das versteht nie einer, flüstert das Indianermädchen zurück. In diesem Moment ertönt ein Gong und die Indianer strömen zu einem großen Kessel, der auf der Feuerstelle steht. Dem Kessel entsteigt ein köstlicher Duft. Dritter Stern, die Köchin der Sioux, verteilt mit einer Kelle das Essen. Ist da Fleisch drin? Fragt Oskar, als er an der Reihe ist. Ivo, antwortet Dritter Stern. Dritter Stern kocht vegetarisch. Wenn kleiner Drache Fleisch möchte, so gehe er in das Küchentipi. Dort bekommt er Schlangensuppe. Nein, danke, ich bin Vegetarier. Auch Kokosnuss und Mathilda essen heute lieber vegetarisch. Mit vollen Schalen setzen sie sich an das Feuer von Wilde Hummel und ihrer Familie. Schmeckt ja köstlich, sagt Kokosnuss. Büffelgulasch, sagt Wilde Hummel. Oskar lässt vor Schreck beinahe seine Schale fallen. Aber der Koch hat gesagt, da ist kein Fleisch drin. Vegetarisches Büffelgulasch, erklärt Früher Vogel, merkt kein Mensch. Oskar probiert vorsichtig einen weiteren Löffel voll. Kein Fleisch? Garantiert, sagt Wilde Hummel. Aber es schmeckt wie Büffel. Kokosnuss überlegt. Könnten wir davon 2 Portionen mit nach Hause nehmen? Mathilda grinst und flüstert. Gute Idee, Kokosnuss. Früher Vogel wird gleich morgen mit Ritter Stern sprechen, sagt Früher Vogel. Rückkehr. Am nächsten Morgen begleitet Wilde Hummel die Freunde in die Prärie zurück. 2 Packpferde tragen große Tongefäße voll mit vegetarischem Büffelgulasch. Die kleine Indianerin trägt stolz eine 2. Adlerfeder im Haar. Was bedeutet die 2. Feder? Fragt Mathilda. Wilde Hummel strahlt und antwortet: Wilde Hummel wird eine Jägerin. Runde Sonne ist einverstanden. Und wenn Wilde Hummel einmal groß ist, dann wird sie ein Häuptling sein. Bald haben sie die Schlucht hinter sich gelassen und erreichen den Platz, an dem Eugen auf sie wartet. Gemeinsam wird das Büffelgulasch abgeladen. Dann verabschiedet sich das Indianermädchen. Lebt wohl, meine Freunde! Hoffentlich vergehen nicht zu viele Monde, bis wir uns wiedersehen. Mit diesen Worten schwingt sich Wilde Hummel auf ihr Pony und reitet mit den anderen Pferden zurück zum Tipi-Camp. Kokosnuss blickt ihr nach. Wilde Hummel wird bestimmt einmal eine gute Anführerin ihres Stammes. Hey, Leute, meldet sich Eugen. Das hat aber gedauert. Ich habe einen riesigen Kohldampf. Habt ihr wenigstens ein paar Büffel gefangen? Das nicht, aber, sagt Mathilda, doch Kokosnuss unterbricht sie. Wir haben 2 große Portionen Büffelgulasch dabei. Eine ist für dich und eine für Oskars Vater. Bravo, brummt Eugen zufrieden und macht sich über die eine Portion des Gulaschs her. Gespannt beobachten die Freunde, ob es dem Gründrachen schmeckt. Dieser schmatzt und schleckert nach Herzenslust. Als er alles aufgegessen hat, stößt er ein mächtiges Drachenbäuerchen aus und sagt zufrieden: Das war das beste Büffelfleisch, das ich je gegessen habe. Los geht's, Freunde. Aufsitzen. Am nächsten Tag erreichen die Freunde die Dracheninsel. Eugen setzt sie samt Gulaschtopf vor der Höhle von Oskars Familie ab und macht sich schnell aus dem Staub, denn die Fressdrachen können sehr ungemütlich werden. Hoffentlich mag dein Vater das Büffelgulasch, murmelt Kokosnuss. Auweia, wenn der merkt, dass das kein Fleisch ist, flüstert Mathilda ängstlich. Stimmt, sagt Oskar. Vielleicht versteckt ihr euch lieber im Gebüsch und wartet hier auf mich. Das lassen sich Kokosnuss und Mathilda nicht zweimal sagen. Flink huschen sie hinter einen Busch und warten ab. Oskar will gerade die Höhle betreten, als er schwere Schritte vernimmt. Der Boden zittert und plötzlich erscheint Oskars Vater im Höhleneingang. Überrascht bleibt der große Fressdrache stehen und brummt: Was ist denn das für ein Gequassel vor der Höhle? Huch, da bist du ja wieder. Hast du Büffelfleisch besorgt? Oskar zeigt auf das Gulasch und antwortet: Das ist Büffelgulasch von den Sioux-Indianern. Eine extra große Portion für dich, Papa. Oskars Vater schnüffelt und probiert. Er leckt sich die Pfote ab und probiert nochmal. Dann verputzt er in 0,0 das ganze Gulasch, bis kein Krümel mehr übrig ist. Oh, das schmeckt ja oberochsenmäßig gut, sagt der Fressdrache. Da könnte ich gleich noch 20 weitere Portionen verdrücken. Echt Büffel, sagt Oskar. Ja, klar, brummt Oskars Vater. Präriehase ist es bestimmt nicht. Ich weiß ja wohl, wie Büffel schmeckt. Da treten Kokosnuss und Mathilda zögernd aus dem Gebüsch hervor. Was machen die beiden denn hier? Fragt der große Fressdrache. Sie haben mir geholfen, erklärt Oskar. Aha. Vielleicht könntet ihr mir gleich noch ein Portionchen von dem Büffelgulasch besorgen. Der Eugen fliegt euch bestimmt. Er schuldet mir nämlich noch einen Gefallen. Papa, das geht nicht, sagt Oskar. Wir müssen morgen zur Schule und bis dahin noch eine Menge büffeln. Büffeln? Ach so, für die Schule büffeln. Verstehe. Dann vielleicht ein andermal? Geht klar, sagen Oskar, Kokosnuss und Mathilda. In diesem Moment bimmelt im Innern der Höhle eine Glocke. Oh,